بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Beim letzten Mal haben wir die letzten Arten des Khiyar besprochen, des sogenannten Rücktrittsrechts, und wir haben das also mit abgeschlossen. Und heute wollen wir uns inshallah ta'ala mit dem Thema des Qabd einer Ware beschäftigen. Qabd kommt vom arabischen Wort Qabada. Qabada bedeutet etwas entgegennehmen. Und die Frage ist eben, ab wann hat man eine Ware entgegengenommen? Wenn ich zum Beispiel Brot kaufe und der Verkäufer händigt mir das Brot aus und ich nehme es in meine Hand, dann habe ich es wohl offensichtlich entgegengenommen. Das ist bei kleinen Waren möglich. Bei einem Auto ist das nicht mehr möglich. Wie sieht es dann aus bei Immobilien? Immobilien sind auch nicht so einfach an die Hand zu nehmen. Insofern, und dieser Qabd spielt aber eine wichtige Rolle bei bestimmten Verträgen in der Scharia. Unter anderem zum Beispiel, wir sind jetzt zwar im Kapitel über Al-Bay', aber auch in Bezug auf ein ganz anderes Kapitel, und zwar Al-Hiba. Al-Hiba sind Geschenke. Und da gibt es die berühmte Überlieferung über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, als er im Sterben lag und dann zu Aisha radiallahu anhu gesagt hat, das Grundstück, das ich dir damals geschenkt hatte, du hast es nicht entgegengenommen. Und deswegen teilst du es heute mit deinen anderen Geschwistern. Insofern, der Qabd spielt für die Vollendung eines Vertrages in manchen Situationen wie beim Hiba-Vertrag eine Rolle. Und deswegen gilt, und natürlich auch bei Bi'a-Verträgen spielt er bei manchen Formen eine Rolle. Insofern gilt es zu definieren, was wir unter Qabd verstehen. Grundlage für dieses Kapitel ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er gesagt hat, das heißt über Abu Huraira, also der Prophet sallallahu gesagt hat, auf Arabisch, man ishtara ta'aman, fala yabi'u hatta yaktala. Das heißt auf Deutsch, wer Nahrung gekauft hat, soll sie nicht verkaufen, bis er ihr Hohlmaß bestimmt hat. Und hier sehen wir, dass das Entgegennehmen einer Ware unterschiedlich ist, je nachdem, um was für eine Ware es sich handelt. Und für dieses Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Hadith wird auch in anderen Versionen überliefert, gibt es verschiedene Gründe. Grund Nummer 1, verkauft man diese Ware, die man gekauft hat, weiter, ohne vorher Qabd zu machen. Qabd ist jetzt das Wort für das Entgegennehmen einer Ware in seinen verschiedenen Formen. Egal, was für eine Art Ware das ist. Also der Qabd jeweils bei einer Immobilie sieht anders aus als der Qabd bei einer Mobilie. Ja? Und wenn der Qabd eben nicht geschehen ist, wenn man es die Ware nicht entgegengenommen hat, dann entsteht bei manchen Situationen ein Konflikt. Ja? Und zwar, wenn man sie zum Beispiel dann gekauft hat und sie weiterverkauft hat, ohne vorher abzuwiegen, ohne vorher festzustellen, wie viel an Hohlmaß es gewesen ist, und verkauft es nachher weiter, und es kommt zu einem Konflikt, es stellt sich heraus, es war doch nicht so viel, wie man eigentlich gedacht und erwartet hat, dann kommt es, wie gesagt, zu einem Konflikt. Das ist eine Weisheit, die dahinter steckt, warum der Qabd erst einmal stattfinden muss. Eine zweite Weisheit, die die Ulama, rahimahullah ta'ala, erwähnen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinsgeschäftes. Denn hat man etwas gekauft und danach gleich verkauft, ohne die Ware in seinen Besitz zu nehmen, hat man in Wirklichkeit Geld hergegeben und für dieses Geld mehr Geld genommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eigentlich gesagt, dass der Gewinn nur demjenigen zusteht, der auch den Verlust, das Verlustrisiko trägt. Er sagte in einer Überlieferung, Al-Kharaj bid-Daman, das heißt, wer die Verantwortung trägt, bekommt auch den Gewinn. Und das Problem ist, wenn du jetzt eine Ware kaufst und sie direkt weiterverkaufst, ohne sie entgegengenommen zu haben, wirklich entgegengenommen zu haben, steckt sie nach manchen Gelehrten noch in Verantwortung, steht sie noch in Verantwortung des Verkäufers. Und wenn sie doch in Verantwortung des Verkäufers steht, wie kannst du dann sie verkaufen und Gewinn erzielen und den Gewinn nehmen, obwohl die Verantwortung nicht bei dir liegt? Das ist ein zweiter Grund. Und allgemein, ob die eine oder andere gilt, allgemein haben wir drei Phasen eines Bär-Vertrages, ja, die wir natürlich auch ableiten können aus den Unterrichten, die wir vorher gemacht haben. Die eine ist erstmal, der erste Schritt, wir prüfen, ist der Bär-Vertrag gültig? Das heißt also, salopp ausgedrückt, hat Ijab und der Qabul stattgefunden. Hat Ijab und Qabul stattgefunden. Dann ist der Vertrag erstmal gültig. Sahih. Nur ist er dann deswegen lazim? Haben wir genannt, noch nicht. Kann sein, der Vertrag ist sahih, aber er ist noch nicht lazim. Richtig? Deswegen wäre die zweite Frage zu prüfen, ist er lazim oder nicht? Und dann die dritte Frage ist es zu prüfen, ab wann hat der Käufer Zugriff darauf, beziehungsweise hat eben der Qabd stattgefunden oder hat der Qabd eben noch nicht stattgefunden? Das sind die drei Stufen eines Bär-Vertrags. Und uns geht es jetzt hier um die dritte Stufe, um den sogenannten Qabd. Und die Frage ist, ist der Qabd bei jeder Art von Ware notwendig, ja oder nein? Dazu klären wir erst einmal, welche verschiedenen Fälle es gibt. Es kann sein, man kauft eine Ware per hohem Maß. Das nennt man auf Arabisch Keil. Das heißt, die Form ist Makil. Ja, wenn ich zum Beispiel Reis kaufe oder ich Linsen kaufe, ja, oder ähnliches, oder auch Milch kaufe, ja, oder Wasser kaufe, dann kaufe ich das nicht per Stück. Ja. Und ich kaufe auch Wasser nicht per Gewicht. Oder Milch auch nicht per Gewicht, also dann, oder Benzin kauft ihr auch nicht per Gewicht, sondern ihr kauft das alles per Hohlmaß. Und eine zweite Form von Waren wären Waren, die man per Gewicht kauft, ja, wie zum Beispiel Äpfel würde niemand in dieser Regel per Stück kaufen, ja, weil die sind unterschiedlich groß, macht keinen großen Sinn, Äpfel per Stück zu kaufen, Orangen und so weiter und so fort. Dann gibt es aber wiederum Waren, die per Stück gekauft werden, ja. Wie zum Beispiel ein Auto des Modells so und so, von der Firma so und so, ja. Dieses Auto wird per Stück gekauft, wird nicht per Gewicht gekauft oder per Hohlmaß oder was auch immer. Dann gibt es Waren, die per Längen gekauft werden. Ein Meter Stoff zum Beispiel wird man vor allem mit Ruhe, ja. Das heißt also, die Waren werden unterschiedlicher Art. Und dieser Bärvertrag ist dann, wenn er geschlossen wird, gültig. Aber nach manchen Gelehrten darf man ihn erst weiterverkaufen, die Ware erst weiterverkaufen. Und wenn wir sagen verkaufen, dann meinen wir natürlich auch alles, was dazugehört. Auch das Vermieten, auch das Verschenken. Erst wenn der Qabd stattgefunden hat. Ja. Und wie gesagt haben, die Frage ist jetzt, bezieht es sich auf alle Waren? Die Gelehrten sind, rahimahullah ta'ala, sind unterschiedliche Ansicht, was diese Sache angeht. Die erste Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, ist, dass sie sagen, es geht um alle Arten von Waren. Und sie sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Abu Huraira die Arten, die durch Keil verkauft werden, angesprochen hat, bedeutet nicht, dass nur diese damit gemeint sind. Und sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat deswegen Keil-Waren erwähnt, also Waren, die per Hohlmaß gemessen werden, weil das meistens der Fall ist. Und die Regel lautet, wenn etwas meistens der Fall ist und der Prophet das deswegen erwähnt, sallallahu alaihi wasallam, dann hat das auch keine einschränkende Bedeutung. Ja, und deswegen sagen sie, es gilt für diese und auch für anderes. Zweitens gibt es eine Überlieferung über Hakim ibn Hizam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam allgemein zu ihm sagte: Ya ibn akhi la tabi'anna shay'an hatta taqbida. O Sohn meines Bruders, verkaufe auf keinen Fall etwas, bevor du es genommen hast. So, diese allgemeine Überlieferung umfasst den Fall von Kail, aber auch den Fall von den anderen Formen wie Gewicht, wie per Stück und wie per Längenmaß. Ebenso sagte Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. Wer Nahrung gekauft hat, soll sie erst weiterverkaufen, wenn er sie genommen hat. So, das heißt, in dieser Überlieferung, als auch in der vorigen Überlieferung, ist die Rede vom Qabd allgemein. Und in der ersten Überlieferung heißt es حتى يكتاله, das heißt, bis er das Hohlmaß bestimmt hat. Und die Frage ist jetzt eben die berühmte Frage, gehen wir von der allgemeinen Version aus und betrachten den Kail als einen Spezialfall, ja, oder betrachten wir den Kail als den eigentlichen Grund der Überlieferung und betrachten die Version des Qabd als so einen allgemeinen Wortlaut, aber er bezieht sich auf den Kail. Ja, das sind die zwei Vorgehensweisen unter den Ulama, wenn sie solche zwei verschiedene Wortlaute haben. Der eine von ihnen ist allgemein und der andere ist eben speziell. So. Außerdem, sie begründen es zusätzlich mit einer Überlieferung von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, indem er Folgendes gesagt hat, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, und ich sage jetzt mal auf Arabisch, amma alladhi naha anhu an-Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, فهو الطعام أن يبتاع حتى يقبض. Was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, ist der Verkauf von Nahrung, noch bevor man sie genommen hat, bevor der Qabd stattgefunden hat. Und dann sagt Ibn Abbas radiallahu anhuma, وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. Ich denke, mit allen anderen verhält es sich genauso. Also, Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma hat diesen Hadith, der sich nur in Bezug auf die Nahrung bezieht, so verstanden, dass er sich nicht nur auf die Nahrung bezieht, sondern auch auf alle anderen Sachen ebenfalls. Das sind alles Argumente für die Gelehrten der ersten Ansicht. Wir sind noch nicht so weit mit der anderen Ansicht. Ebenso begründen sie ihre Ansicht mit der Logik. Sie sagen, die Gefahr, wir haben ja gesagt, es gibt zwei Gefahren. Einmal die Gefahr der Unklarheit, wie viel man letztendlich dann entgegengenommen hat und was man genau bekommen hat. Ja. Stellt euch mal vor, jemand kauft etwas, es geht ja nicht nur um die Menge, aber jemand kauft etwas und er meint etwa eine bestimmte Ware und der Verkäufer versteht eine andere Ware. Ja. Wann klärt sich das Ganze? Naja, wenn der Kunde die Ware entgegengenommen hat, dann weiß er letztendlich, was er wirklich bekommt. Ja. Insofern diese Unklarheit, aber es gibt auch, das war das erste Argument. Das zweite Argument, haben wir gesagt, war das Argument des Zinsgeschäftes. Und sie sagen, wenn dieses Argument gilt, so gilt die Gefahr des Zinsgeschäftes bei allen Sorten von Waren, bei denen es zu Zinsgeschäft kommen kann. Sie sagen, das gilt ja nicht nur bei, besser gesagt, bei allen Kaufgeschäften, kann es in diesem Fall zu Zinsgeschäften kommen und nicht nur in Bezug auf Nahrung die per Hohlmaß verkauft wird. Ja? Sie sagt, wer nämlich eine Ware für 1000 Euro kauft und diese für 1200 Euro weiterverkauft, ohne sie entgegengenommen zu haben, so ist es gerade so, als habe er 1000 bezahlt, um 1200 entgegenzunehmen. Ja? Also seht ihr, Sie sehen, dass das Risiko beim Verkäufer liegt und nicht beim Käufer. Und wenn der Käufer nur zahlt und weiterverkauft und Gewinn macht, trägt er kein Risiko. Und deswegen darf er auch nicht daran verdienen. Das gleicht einem Zinsgeschäft. Und zweitens, die zweite Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, ist, dass es sich hier auf alle Waren bezieht, bis auf Immobilien. Ja, ihre Beweise sind grundsätzlich die gleichen Beweise wie die Beweise der ersten Ansicht. Aber warum nehmen sie Immobilien aus? Sie sagen, weil die Begriffe, die überliefert worden sind in den Hadithen, und zwar Qabd und Istifa und Iktial, Das heißt also, versus Qabd haben wir gesagt, heißt Entgegennahme. Ja, Istifa hat der Staufia, das heißt, bis er das volle Maß genommen hat. Ja. Iktial hat der Yaktal, das heißt, bis er das volle Maß, also bis er das volle Hohlmaß bestimmt hat, entgegengenommen hat. Wir sagen, diese Begriffe beziehen sich nicht auf Immobilien, sondern beziehen sich nur auf Mobilien, auf kleine sogar davon. Insofern sagen sie, beziehen sich dieses Verbot oder die Voraussetzung des Qabd bezieht sich nur auf Waren, die keine Immobilien darstellen. Die dritte Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, lautet, es geht um jede Ware, sofern sie per Gewicht, Hohlmaß, Stück oder per Haufe verkauft wird. Und diese Ansicht bezieht sich auf denjenigen Teil der Hadithe, bei denen von Nahrung die Rede ist. Okay? Weil Nahrung wird nun einmal entweder per Gewicht oder per Hohlmaß oder per Stück oder per Haufen verkauft. Ja, Haufen zum Beispiel, das ist ein Haufen Gewürz, ich kaufe den für 5 Euro zum Beispiel. Da wird der nicht gewogen, sondern einfach eine Handvoll zum Beispiel verkauft. Ja. Waren sind unterschiedlich, wie sie gemessen werden. Kann sich auch natürlich von Ort zu Ort unterscheiden, das spielt ja keine Rolle. Okay, das heißt also, sie sagen, denn bei diesen Sachen kommt es meistens zu, oder kann es häufig zu Gharar kommen, das heißt zu Täuschungen kommen oder zu Risiken kommen, dass nicht klar ist, wer was gekauft hat, wer was hier, um welche Ware es konkret geht. Und deswegen, denn stellt euch mal vor, jemand kauft Gewürze ein, ja, ein Gewürz, und er möchte gerne einen Haufen Pfeffer. Und dieser Pfeffer ist ja ein Teil dessen, was im Angebot steht. Und er sagt, ich nehme einen Haufen. Wir finden für 5 Euro, das war's. Aber jetzt die Frage ist, welchen Haufen bekommt er? Bekommt er Pfeffer, der gut riecht? Bekommt er Pfeffer, der schon lange da liegt? Guten, kleine Stückchen, große Stückchen, okay? Wenn aber klar ist, welcher Haufen seiner ist, den er kauft, dann ist es eindeutig. Ja. Oder es sind mehrere Häufchen. Die Frage ist, welchen davon kauft er? Irgendeinen, wenn sie alle gleich sind, ist es ja unproblematisch. Aber das weißt du erst hinterher, was innen drin gewesen ist. Tayyib. Die vierte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist, dass sie sagen, also die dritte war gerade eben, es geht um jede Ware, die per Stück, per Haufen oder per Hohlmaß verkauft wird. Die vierte Ansicht ist, dass es ist die gleiche wie die dritte, nur nicht um jede Ware, sondern um jede Nahrungsform. Jede Nahrungsform. Ja, und sie sagen grundsätzlich, jede Form von Bay' ist sahih. Jede Form von Bay', wenn sie abgeschlossen ist, ist sahih. Und wenn wir den Qabd als Voraussetzung für die Gültigkeit setzen und diese ist nur überliefert worden, ausdrücklich in Bezug auf Nahrung, die eben in Form von Hohlmaß, Gewicht oder Stück verkauft wird, dann beziehen wir diese Ausnahmeregelung auch nur auf diese Formen von Nahrungen. Und der Gelehrte bevorzugt auch diese letzte Ansicht und sagt, sie ist die richtigere, weil der Hadith sich auf diese bezieht. Und was die Überlieferung angeht von Hakim ibn Hizam über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, so beinhaltet sie eine Schwachstelle und kann deswegen den authentischen Überlieferungen nicht standhalten. Ja, und deswegen beziehen wir das auf Nahrungen, die eben auf eine von diesen drei Formen verkauft werden. Ja, und warum nicht Längen, Zira', weil Nahrungen nicht per Länge verkauft werden, sondern werden per Stück, per Gewicht oder per Hohlmaß verkauft. Und das heißt, erstens, die erste Begründung ist, weil der Hadith sich genau darauf bezieht und nicht auf die anderen Formen. Die anderen Formen wäre eine Schlussfolgerung aus dem Hadith. Er sieht das aber offensichtlich als ein Widerspruch zu dem, was grundsätzlich der Fall ist, nämlich dass die Bay'-Verträge grundsätzlich sahih sind. Und dafür spricht, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam die anderen Formen von die anderen Nahrungsformen oder Waren auch vorhanden waren, wie zum Beispiel der Verkauf von einzelnen Tieren. Der Verkauf von einzelnen Tieren damals oder der Verkauf von Immobilien, der war damals vorhanden. Und dass der Prophet ﷺ nur von Nahrung gesprochen hat, weist eben darauf hin, sagt er, rahimahullah ta'ala wa hafidha, dass er sich nur auf diese Form von Nahrung bezieht. Wallahu a'lam. Und sollte jemand sagen, und das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, sollte jemand sagen, der Sinn dahinter, der betrifft aber nicht nur Nahrung, die per Stück oder per Hohlmaß oder per Gewicht verkauft werden, es kann sich auch auf andere Formen von Waren beziehen. So sagen wir, diese Berücksichtigung, dass man sagt, ich beziehe mich auf den Sinn des Verbotes, ist legitim, sofern dies nicht einem Grundsatz widerspricht. Sofern dies nicht einem Grundsatz widerspricht. Und der Grundsatz lautet, dass sobald Ijab und Qabul stattgefunden haben, ist der Bay' sahih. Und wenn der Bay' sahih ist, bedeutet es, dass die Eigentümer sich gewechselt, ausgetauscht haben, sich gewechselt haben. Und allgemein, dass das Verbot im Hadith, das zu begründen mit dem Zinsgeschäft, ist schwächer als das Verbot mit der Begründung von Täuschung. Diese ist deutlicher, gerade in der Hinsicht, dass es auch in Bezug auf Nahrungen überliefert worden ist. Allah weiß am besten Bescheid. Ja, die Frage ist, wann hat man Nahrung überhaupt entgegengenommen? Wie wir gesagt haben, das hängt ab von der Art der Nahrung. Ja, ab wann hat der Qab stattgefunden? Wenn man einen Haufen hat von Nahrung, einen Haufen hat von einem Gewürz, dann wenn ich sage, ich kaufe von diesem Gewürz ein Kilo Salz zum Beispiel, dann habe ich das noch nicht entgegengenommen. Erst wenn das eine vom anderen getrennt worden ist. Ja, sobald eben der Verkäufer mit seiner Schaufel oder Handschaufel, wie immer, das genommen hat und beiseite getan hat und auf die Waage gelegt hat und dann ein Kilo gewogen hat, weil du ein Kilo wolltest zum Beispiel, dann weiß man eben, dass das der Teil ist, den du kaufen möchtest. Und darauf hast du dich dann geeinigt, dann ist klar. Aber wenn du vorher gesagt hast, ich hätte gerne ein Kilo, dann ist nicht klar, aus welchem Teil der Nahrung du diesen Kilo haben willst. Und dann gibt es eben Streit oder kann es zu Streit kommen, weil eben die Wahrung ist nicht immer von gleicher Qualität. Ein anderer kauft Datteln. Er sagt, ich möchte von diesen Sack Datteln hätte ich gerne ein halbes Kilo davon. Es gibt Datteln, die sind noch weich. Es gibt Datteln, die sind schon trocken. Es gibt Datteln, die fangen schon an zu faulen. Ja? Welchen Teil davon? Und deswegen all diese Sachen, damit sie umgangen werden, gerade bei Nahrung, die eben schnell verdirbt, ist dieser Hadith am deutlichsten anzuwenden, als im Gegensatz zu anderen Sachen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Entscheidend ist, dass eben der Qabd sich unterscheidet von Ware zu Ware. Bei Immobilien zum Beispiel kann man ja etwas nicht wirklich entgegennehmen, aber da tritt anstelle des Qabd die sogenannte Tachliya. Und Tachliya bedeutet wortwörtlich freimachen. Und gemeint ist zum Beispiel, und das hängt jetzt von der Ware ab, aber wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, jemand verkauft ein Haus oder verkauft eine Wohnung oder verkauft ein Schloss oder was auch immer, dann die Tatsache, dass er sein Haus freigeräumt hat, die Tatsache, dass er dem Käufer den Schlüssel oder die Schlüssel ausgehändigt hat, die Tatsache, dass er ausgezogen ist, dass er freien Zugang gewährt hat, heutzutage, dass er vielleicht noch den Kaufvertrag unterschrieben hat, ja, je nachdem, heutzutage gibt es vielleicht mehr Bedingungen, weil eben die Wahrscheinlichkeit des Betrügens gewachsen ist, da hat man mehr Bedingungen gestellt, all diese Sachen weisen darauf hin, dass der Qabd stattgefunden hat. Und wie gesagt, das unterscheidet sich eben von Ware zu Ware. Ja, die Frage ist, was ist oder warum interessiert uns der Qabd? Die Frage, die wir jetzt stellen, ist nämlich, was geschieht, wenn die Ware noch vor dem Qabd kaputt geht? Wenn die Ware noch vor dem Qabd kaputt geht, Antwort lautet, dann trägt die Verantwortung der Verkäufer. Wenn die Ware vor dem Qabd kaputt geht, dann trägt der Verkäufer die Verantwortung. Nehmen wir ein Beispiel dafür. Jemand kauft ein Kleid bei einem Schneider. Okay, ein Schneider verkauft Kleider und er sagt ihm, ich hätte gerne das Kleid so und so, aber ich kaufe es auch, aber ich möchte es gerne erst morgen abholen, weil du musst es noch schneidern. Du musst noch kürzen, ein Loch zunähen, wenn es gebraucht war, was weiß ich. Über Nacht geht es kaputt. Hat jetzt der Käufer dieses Kleid schon entgegengenommen? Die Antwort lautet nein, weil sie sich ausgemacht haben, dass er es noch schneidet und erst am nächsten Tag entgegennimmt. Über Nacht kam ein Tier, hat es angefressen und deswegen sagen wir, könnten sie jetzt streiten. Der Verkäufer könnte sagen, ich habe es dir verkauft, es ist deins. Ich kann nichts dafür, dass das Tier es gefressen hat oder angefressen hat. Und der Käufer sagt, ich habe es noch gar nicht entgegengenommen. Okay? Und deswegen, wenn es um den Qabd geht, dann würden wir sagen, wenn der Qabd entscheidend ist, dann sagen wir, dass in diesem Fall der Verkäufer die Verantwortung dafür trägt und nicht der Käufer. Anders sieht es aus, wenn der Qabd vom Verkäufer, oder besser gesagt, dass der Qabd nicht stattgefunden hat, nicht vom Verkäufer verschuldet worden ist, sondern vom Käufer. Das heißt, der Verkäufer hat mit ihm ausgemacht, ich schneidere dir diese Kleider und morgen um 8 Uhr kannst du sie abholen. So. Und er legt sie ihm hin, an der Theke oder wo auch immer, und der Käufer kommt nicht. Der Käufer kommt erst eine Woche später und in der Zwischenzeit ist diese Ware eben zerstört worden. Ja? Durch das gleiche Beispiel wie gerade eben. Auch hierfür, dann würde hierfür nicht der Verkäufer die Verantwortung tragen, sondern der Käufer die Verantwortung tragen. Denn der Verkäufer hat dem Käufer den Zugang zur Ware gewährt und hat sich an die Regeln gehalten. Und der Käufer hat es nicht in Anspruch genommen. Und so war es ab dem Zeitpunkt, an dem der Käufer die Ware hätte nehmen können, war er der Verkäufer Amin, war nicht Damen, ja, war Amin. Und er hat darauf aufgepasst, wie es sein muss. Aber es ist etwas passiert, was nicht in seiner Hand lag. Anders sieht es aus, wenn die Ware durch höhere Gewalt zerstört wird. Wenn die Ware durch höhere Gewalt zerstört wird, wie zum Beispiel durch ein Erdbeben oder durch einen Blitzeinschlag oder durch eine Überschwemmung, dann ist der Bärvertrag ungültig. Dann wird der Bärvertrag annulliert. Sollte die Ware... Das erste Beispiel war von einem Tier, was wir gesagt haben. Ein Tier ist nicht Mukallaf, richtig? Das zweite war höhere Gewalt. Das dritte Beispiel ist jetzt von einem Mukallaf, zum Beispiel also von einem Menschen. Ein Mensch zerstört die Ware, absichtlich oder auch nicht absichtlich. Dann hat der Kunde vor dem Qabd die Wahl. Entweder er verlangt sein Geld zurück und annulliert den Vertrag, oder er verlangt von dem, der sie zerstört hat, einen Ersatz. Ja, und wird sie nur teilweise beschädigt, kann er auch auf eine Zahlungsentschädigung bestehen. Natürlich von dem, der sie zerstört hat. Ein Beispiel dafür, jemand geht in den Supermarkt, nimmt ein Glas Gurken in die Hand, danach berührt jemand das Regal, woraufhin es herunterfällt und zerbricht. طيب. So viel zum Qabd. Jetzt, nachdem der Vertrag endgültig abgeschlossen ist, das heißt, wir haben einen Sahih-Vertrag, die Khiyar sind alle abgelaufen, es gibt keinen Khiyar, der jetzt zum Tragen kommt. Der Qabd hat stattgefunden bei denjenigen Formen der Ware, bei denen der Qabd stattfinden muss. Jetzt möchte aber hinterher doch noch jemand vom Kaufvertrag zurücktreten. Und das nennt man im Arabischen Iqala. Das heißt also, den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. Iqala. Und Grundlage dafür ist, dass, oder bevor wir die Grundlage dafür nennen, es geht also jetzt hier um einen Vertrag, der lazim ist. Das heißt, es geht um einen verbindlichen Vertrag. Ja. Und ein verbindlicher Vertrag ist ein Vertrag, der also wenn er beidseitig verbindlich ist, kann er nur aufgelöst werden, wenn beide Partner damit einverstanden sind, beide Vertragspartner mit einverstanden sind. Und wenn er einseitig verbindlich ist, dann kann er nur aufgelöst werden, wenn derjenige, der das Recht darauf hat, auf den Vertrag zu bestehen, auch damit einverstanden ist, der Vertrag aufgelöst wird. Wenn jetzt der Vertrag aufgelöst wird mit Einverständnis beider Vertragspartner bei einem Lazim-Vertrag, dann nennen wir das Iqala. Und die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, erlauben dies. Nehmen wir ein Beispiel dafür. Jemand kauft eine Ware und später bittet er den Verkäufer, die Ware doch wieder zurückzunehmen. Er sagt, guck mal, ich weiß, ich habe es gekauft und ich habe eigentlich nicht das Recht dazu, aber ich bitte dich bei Allah darum, oder ich bitte dich darum, es mir leicht zu machen, möge Allah es dir ebenfalls leicht machen, ich möchte die Ware bitte wieder zurückgeben. Warum möchtest du die Ware zurückgeben? Wallahi, die Ware ist nicht kaputt, die ist alles in Ordnung, aber ich habe mich umentschieden, ich bereue, dass ich sie gekauft habe, ich möchte sie einfach wieder zurückgeben. Bist du damit einverstanden? Oder mir ist etwas passiert und ich brauche das Geld doch für was anderes. Und unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala, ist es natürlich besser für den Verkäufer, diese Bitte anzunehmen und das zu akzeptieren, als das abzulehnen. Denn es gibt hierüber einen umstrittenen Hadith über den Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, in dem er gesagt hat, man aqala nadiman bay'atah, aqala Allahu athratahu yawm al-qiyamah. Wer den Vertrag mit einem Bereuenden auflöst, dem verzeiht Allah am Tag der Auferstehung seine Fehltritte. Insofern sehen wir in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wunderbar wieder, dass der Islam nicht nur schaut auf das, was in diesem Leben geschieht, und er schaut nicht nur auf, was dein Recht ist in diesem Leben, was das Recht deines Bruders ist, sondern wir streben nicht nur nach Gerechtigkeit, sondern nach Vollkommenheit. Ja, und Vollkommenheit ist mehr als Gerechtigkeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. Dass Allah ordnet die Gerechtigkeit an und Ihsan. Und deswegen muss Ihsan kommt vom Wort Husn. Husn ist schön, gut, Ihsan, jemand etwas Gutes zu tun. Ja? Dass Allah ordnet Gerechtigkeit an und den Menschen Gutes zu tun. Und deswegen muss das Gute tun bedeuten, dass du von deinem Recht absiehst. Ja? Und etwas zu spenden bedeutet, von dem, was dir zugesteht, was dir gehört, jemandem zu geben. Und das kann materiell sein, das kann immateriell sein. Und auf jeden Fall wichtig ist, hier sehen wir, dass die Geschwisterlichkeit unter den gläubigen Menschen sich auswirkt, auch auf ihr Handeln, auch auf ihr Zusammenleben miteinander. Und es hat sogar Auswirkungen darauf, dass sie sogar Yawm al-Qiyamah von Allah subhanahu wa ta'ala dafür belohnt werden, für eine Sache, die eigentlich von weltlicher Natur ist. Aber das, wie gesagt, weist auch die Vollkommenheit der islamischen Gesetzgebung. Sowas wirst du nicht finden in menschengemachten Gesetzen. Gibt es nicht. Ja? Du wirst dir höchstens sagen, wer den Vertrag auflösen möchte, darf den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen auflösen. Aber dieser Punkt, dass du dazu angespornt wirst und dass du von Allah azza yawm al-qiyam dafür belohnt wirst, das wirst du in menschengemachten Gesetzen niemals vorfinden können. Und diese Iqala ist natürlich sowohl vor als auch nach dem Qabd des Betrages erlaubt. Und die Frage aber, die jetzt die Gelehrten rahimahumullah ta'ala sich stellen, und das weist auch darauf hin, dass sie weitsichtig gewesen sind und dass diese Gesetzgebung wirklich alle Fälle abdeckt und berücksichtigt. Sie sagen, wenn wir Iqala machen, nachdem ein Bay'vertrag zustande gekommen ist, ist der Iqala-Vertrag ein neuer Bay'vertrag oder ist er die Auflösung des ersten Vertrages? Okay, noch einmal, wenn wir einen Iqala-Vertrag machen, also das heißt, wenn wir, ich habe ja schon gesagt, auflösen, aber die Frage ist, wenn wir jetzt einen Vertrag, den wir gemacht haben, auflösen, rückgängig machen, ist dieses Rückgängigmachen ein neuer Bay'vertrag oder ist er die Auflösung des Ersten? Was heißt das? Das bedeutet, wenn wir sagen, er ist ein neuer Bi'-Vertrag, dann gelten dieselben Regeln wie beim ersten Bi'-Vertrag. Alle Regeln, die wir erwähnt haben, alle Regeln, die wir erwähnt haben in Bezug auf Bi'-Verträge, gelten dann wieder. Ja? Denkt mal an die Khiyar-Arten, die wir erwähnt haben. Denk an den Majlis-Khiyar, den wir erwähnt haben. Also A verkauft B eine Ware. Danach sagt B, ich möchte die Ware doch nicht mehr haben, möchte sie zurückgeben. Dieses Zurückgeben, ist das eine Vertragsauflösung vom ersten Vertrag oder ist es ein zweiter Bi'-Vertrag? Okay? Ist es ein Bi'-Vertrag, dann gilt wieder der Majlis-Khiyar, dann gilt auch ein anderes Recht, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ist das Vorkaufsrecht, das gibt es auch in anderen Gesetzgebungen, das Verkauf auf Arabisch Schufa-Recht, darüber reden wir noch im eigenen Kapitel. Das heißt also, genau dieselben Regeln, die beim ersten Mal galten, gelten auch beim zweiten. Das heißt, machen Sie den zweiten Vertrag, die Iqala, das ist ein Bi'-Vertrag wieder nach dieser Ansicht, und einer von beiden entscheidet sich danach um, während sie noch in der gleichen Situation sind, dann greift auch hier der situationsbedingte Khiyar, das situationsbedingte Rücktrittsrecht, wie wir das erste Khiyar-Art, die wir betrachtet haben. Ansonsten, wenn wir diesen Vertrag als eine Auflösung des ersten Vertrages betrachten, ja, dann nennen wir das Fasch und dann besteht eben kein Majlis Khiyar und dann besteht auch kein Recht auf Shuf'a. Auch in Bezug auf den Betrag ist das interessant, weil wenn wir einen ersten Verkaufsvertrag auflösen, wie viel kriegt dann, also B hatte 1000 Euro bezahlt für die Ware zum Beispiel. Wie viel kriegt dann B zurück, wenn der Vertrag aufgelöst wird? Er kriegt genau 1000 wieder zurück, richtig? Aber betrachten wir das als einen Bi'-Vertrag, dann kann er mehr oder weniger verlangen, oder nicht? Was hat er dann mit dem ersten Vertrag nichts mehr zu tun? Und richtigerweise ist es eine Auflösung, ist eine Auflösung und kein zweiter Bi'-Vertrag, also ist es eine Auflösung, auch habe ich fast. Fasch spielt auch eine große Rolle bei jedem Vertrag. Jeder Vertrag, der geschlossen wird, kann irgendwie auch wohl aufgelöst werden. طيب. طيب, was heißt, ganz kurz angeschaut, dieses Schufa-Vorkaufsrecht? Ja? Also da geht es darum, es geht um bestimmte Fälle, aber grundsätzlich geht es darum, A und B sind beides gemeinsam Eigentümer eines Grundstücks. Das heißt, beide haben den gleichen Anteil an ein und demselben Grundstück. Ja, du hast ein Grundstück, beide ihnen gehört das zum Beispiel zu 50%. Okay? Kann auch 40, 60 sein, spielt keine Rolle. Aber entscheidend ist, sie teilen sich jeden Quadratmeter. Okay? Das ist nicht so, die erste Hälfte gehört dem, der andere, das ist nicht das Problem. Sondern das gesamte Grundstück teilen sie sich 1 zu 1. Teilen sich 1 zu 1. B verkauft jetzt seinen Teil an eine Person, Person C. So. Normalerweise hat jetzt A das Recht auf Shuf'a. Ja, das heißt, B verkauft seinen Teil an C für 100.000 Euro. Seinen halben Anteil am Grundstück. Okay. A bekommt das mit. A sagt, Moment, du hast deinen Teil an Person C verkauft. Einspruch, ich habe das Erstanrecht darauf. Ja, dann hat er das Recht, den Vertrag aufzulösen. Jetzt kann zum Richter gehen und sagen, er hat ihn verkauft, ohne mich zu fragen, obwohl ich bin der Anteilhaber. Ich habe das Erstrecht, ich habe das Schufa-Recht. Und dann sagt der Richter, okay, du kannst das Grundstück, die andere Hälfte des Grundstückes erwerben, aber zum selben Preis wie B das an C verkaufen wollte oder verkauft hat. Ja. Wenn er sagt ja, dann ist gut. Wenn er sagt nein, ich würde weniger bezahlen, dann hat er nicht das Anrecht darauf. Okay? Das ist ein grundsätzlicher Fall. Dieses Schufa-Recht gilt natürlich, wenn es ein Bi'-Vertrag ist. Wenn der Iqala-Vertrag, den wir vorhin erwähnt haben, ein Bär-Vertrag ist, dann gilt wieder das Schufa-Recht, falls es natürlich zum Tragen kommt. War es eine Auflösung des Vertrages, hat sein Partner nichts mitzureden. Wallahu tabaraka ta'ala a'la. Dann kommen wir nun zu einem, zum nächsten großen Kapitel in Bezug auf die Buyur, Bezug auf das Handelsrecht. Das ist das sogenannte Kapitel über Zinsen und Geldwechsel. Riba und Sarf, Zinsen und Geldwechsel. Warum wird das an dieser Stelle erwähnt? Natürlich, weil wir haben ja am Anfang des Kapitels gesagt, dass wenn wir einen Bär-Vertrag eingehen, dann ist dieser Bär-Vertrag entweder ein Austausch von Muthman mit Thaman, das war sozusagen meistens der Fall, oder es ist der Austausch von Muthman mit Muthman, oder es ist der Austausch von Thaman mit Thaman. Okay? Und bei dem, was meistens der Fall ist, und zwar Muthman mit Thaman, kommt es nicht zu Zinsen. Sondern zu Zinsen kommt es in den anderen beiden Kapiteln, in den anderen beiden Möglichkeiten. Und zwar, wenn man eben Thaman mit Thaman austauscht, also Zahlungsmittel mit Zahlungsmittel, oder Muthman mit Muthman, also kann man sagen, Mal mit Mal oder Wertvolles mit Wertvollem, ja, wie man auch immer das übersetzen möchte. Zunächst einmal die sprachliche Bedeutung des Wortes Riba kommt vom arabischen Verb Yarbu, Raba Yarbu. Das bedeutet so viel wie vermehren. Vermehren. Und Riba ist deswegen das Zusätzliche oder die Vermehrung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, أن تكون أمة هي أربى من أمة, weil eine Gemeinschaft zahlreicher, mehr, أربى, mehr ist als eine andere Gemeinschaft. Surat al-Nahl, Vers 92. Insofern, das ist das die Bedeutung von Riba, ja, das Zusätzliche. Wo ist der Zusammenhang mit der religiösen Bedeutung? Weil beim Riba meistens etwas Zusätzliches genommen oder gegeben wird, was ungesetzlich ist, ja, weil das meistens der Fall ist. Die religiöse Bedeutung, die Definition des Wortes Riba im Arabischen ist etwas schwieriger, weil eben aufgrund der Komplexität der einzelnen Sorten, die zum Riba führen, oder eben nicht zum Riba führen. Deswegen sagt man, Riba bedeutet per Definition etwas bei bestimmten Dingen Spezielles, Zusätzliches. Ja, das ist keine schöne Definition, aber sie ist genauer schwierig zu machen. Und wir unterscheiden grundsätzlich gesehen zwei Arten von Riba. Einmal den Nasi'a Riba und einmal den Fadl Riba. Wir haben zwei Arten von Zinsen, das ist auch eine Besonderheit der islamischen Gesetzgebung. Im Gegensatz zu dem allgemeinen Verständnis der Leute, die nur bestimmte Formen von Zinsen kennen und deswegen, Gott bewahre, vielleicht Zeit ihres Lebens mit Riba arbeiten und Riba verschlingen und Riba geben, weil sie nicht wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam verboten haben. Der Nasi'a-Zins ist im weitesten Sinne, ich sage extra im weitesten Sinn, weil ich mich nicht festlegen möchte bei einer Übersetzung und danach die Verantwortung für trage, aber ist im weitesten Sinne der Verzugszins im Deutschen. Und der Fadl-Zins ist der Zusatzzins, so habe ich ihn getauft. Warum? Weil Fadl kommt nun einmal von dem Wort Fadl und Fadl bedeutet Zusatz, etwas Zusätzliches, ähnlich wie Riba. Also wir haben zwei Formen von Zinsen, die wir uns genauer anschauen werden jetzt inshallah ta'ala. Beim Nasi'a-Riba, bei diesem Verzugszins, aber wir merken auch, es sind arabische Begriffe, damit wir das nicht jedes Mal wiederholen müssen, weil Nasi'a kommt von Nasa'a. Nasa'a heißt hinausschieben. Das heißt, da geht es also um den zeitlichen Faktor. Beim Nasi'a Riba geht es um einen Zeitverzug beim Qabd von zwei Wertsachen. Ja, das heißt also, es gibt zwei Wertsachen, das ist jetzt zum Beispiel Geld und Geld, ja, oder Gold und Silber oder sowas, ja. Und dieser gegenseitige Austausch, der Qabd, der gegenseitige Qabd, auf Arabisch der Taqabud. Taqabud heißt in der gegenseitige Qabd. Ja? Dieser Taqabud muss bei bestimmten Wertsachen sofort stattfinden. Das heißt, in der gleichen Sitzung, in der man sich befindet. Findet er nicht sofort statt, kommt es zum Nasi'a Riba. Und dieser sofortige Qabd, wie gesagt, bedeutet, dass er in der gleichen Sitzung stattfindet. Und das, bei welchen Sorten das der Fall ist, das schauen wir uns dann im Einzelnen an, inshallah ta'ala. Beim Fadl Riba, da geht es um den Zusatz beim Austausch zwei spezieller Sorten von Waren. Ja, es gibt also bestimmte Waren, wenn sie gegenseitig ausgetauscht werden, müssen sie von gleicher Menge oder von gleichem Gewicht sein und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen, diese zwei Formen müssen wir uns dringend merken, denn beide Formen hat Allah subhanahu wa ta'ala, sein Gesandter, haben das aufs Strengste verboten. Dieses Kapitel ist deswegen gewaltig, weil es um eine der großen Sünden geht, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und für die der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, denjenigen, der damit zu tun hat, verflucht hat, Gott bewahre. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, Ja, ayyuha alladhina amanu attaqullah, wa dharu ma baqya min al-riba in kuntum mu'minin. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu, so tut ihr weder Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala hat in keinem anderen Vers den Menschen Krieg angedroht. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Menschen Krieg führt, dann brauchst du nicht fragen, wer der Verlierer aus diesem Kampf sein wird. Denn wenn jemand Krieg gegen jemand anderes führt und dich sehen, wenn dein Feind, wenn du deinen Feind sehen kannst und dein Feind dich nicht sehen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du gewinnst. Wie ist es dann, wenn derjenige, den du zum Feind genommen hast, dich sehen kann und du ihn nicht sehen kannst und das Allah subhanahu wa ta'ala ist, der deine Bewegungen kennt, noch bevor du sie machst und der deine Gedanken kennt, noch bevor du selbst sie kennst und der deine List kennt, noch bevor du sie ausgeheckt hast, subhanahu wa ta'ala. Insofern, und das Problem dieser Kampfansage, dass sie sich nicht nur auf dieses Leben bezieht, sondern auch auf das Leben nach dem Tod. Und im Gegenteil, das, was den Menschen in diesem Leben widerfährt, ist nichts im Vergleich zu dem, was ihm am Tag der Auferstehung erwartet. Und deswegen, wie unvernünftig ist es, wenn ein Mensch auf andere schaut und sieht, guck mal, der so und so, der hat sich seine Häuser gebaut, der hat Wohnungen erworben, der hat ein Business gestartet, der hat Autos erworben, ihm geht's gut und seiner Familie geht's gut und er hat Vermögen hinterlassen und hat Zinsen genommen und ihm ist trotzdem nichts passiert. Das ist eine Sichtweise, die beschränkt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, auf das Leben, diesem Leben, davon abgesehen, dass du nicht weißt, in welchen Qualen er sich befand in diesem Leben, welche Unzufriedenheit er sich befand in diesem Leben. Denn jemand, der nicht gemäß den Bestimmungen Gottes lebt, kann niemals zufrieden sein in diesem Leben. Und wenn er behauptet, von sich zufrieden zu sein, dann weiß er ja gar nicht, was Zufriedenheit ist. Wenn jemand nicht weiß, was es bedeutet, mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden zu sein, dass Allah mit einem zufrieden ist, wie wird er das beurteilen? Ja? Und wie viele Menschen gibt es, die trotz ihres Reichtums und trotz ihres Ansehens und in der Gesellschaft und trotz ihres Ruhmes, den sie erreicht haben, dieser Welt, trotzdem, Gott bewahre, sich das Leben nehmen und Drogen nehmen und unzufrieden sind und nach der Zufriedenheit, nach dem Heil suchen in verschiedenen Religionen, bis sie, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Weg leitet, den Weg zur Religion Allahs, dem Islam, alhamdulillah, finden. Insofern, liebe Geschwister, das Thema der Zinsen ist ein gewaltiges, weil der Mensch in diesem Leben zweifellos strebt nach, natürlicherweise strebt er nach was? Er strebt nach Macht, ja, und er strebt nach Vermögen und Geld. Und die dritte große Fitna ist die Fitna der Frauen. Das sind die drei Dinge. Wenn es diesen, wer vor diesen drei Dingen verschont ist, der wird erfolgreich sein, zweifellos. Und eines dieser drei Dinge kann den Menschen schon zum Umstürzen führen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wusste, dass das Vermögen eines der größten Versuchungen ist, denn das Vermögen ist ein Mittel zum Zweck. Mit Geld kommst du zur Macht, mit Geld kommst du zu allen verbotenen Dingen dieser Welt. Und aus Geld, mit Geld mehr Geld zu machen, ist eines der einfachsten Geschäfte. Deswegen machen das viele Menschen, statt dass sie sich eben ihr Vermögen auf ehrliche und ordentliche Art und Weise erwerben. Und damit meine ich die Art, mit der Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Es gibt unter den Menschen viele Scheinbeweise, um dieses Zinsverbot zu hintergehen. Aber ich möchte sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat in Bezug auf die Zinsen im Koran al-Karim, in Bezug auf Riba, klare Worte gesprochen. Also sie sind so klar, sie bedürfen keines Mujtahid-Gelehrten, um sie zu verstehen. Ja, es gibt Dinge im Koran al-Karim, da gebe ich dir recht, wenn du sie nicht verstehst, ist das nicht dein Vergehen. Ja? Du hast einfach zu wenig Wissen. Du musst fragen, das kann dir ein Alim erzählen, vielleicht andere Dinge kann dir ein Mujtahid-Gelehrter erzählen. Aber das Verbot von Zinsen, das Verbot von Riba, ist im Koran al-Karim deutlich. Also deutlicher geht es gar nicht. Er hat gesagt, subhanahu wa ta'ala, وَحَرَّمَ الْرِبَى. Er hat Riba für Haram erklärt. Also deutlicher kann man es nicht bekommen. Dann hat er, subhanahu wa ta'ala, denjenigen, der das macht, den Krieg erklärt. Dann hat er den Iman davon abhängig, er sagt, in kuntum mu'minin, wenn ihr gläubig seid, unterlasst was noch übriges an Zinsen, wenn ihr gläubig seid. Dann Allah subhanahu wa ta'ala hat den Riba als eine Eigenschaft der Kuffar erwähnt. Dann Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass wen das Verbot erreicht, dass Zinsen haram sind und er es danach trotzdem noch macht, der wird in die Hölle gehen, für immer und ewig darin zu bleiben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur den Zins verboten, dass man ihn einmal nimmt und gibt und sagt auch, ja, ayyuhal ladhina amanu, la ta'kulu riba adha'afan muda'afa. Das heißt, die ihr glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt. Also nicht nur einmal ist verboten, sondern auch mehrmals ist verboten. Also die Beweislage diesbezüglich ist so klar und deutlich, dass Gott bewahre, jemand, der hier abirrt, einem großen Irrtum verfallen ist. Möge Allah mich und euch davor schützen und bewahren. Bleiben wir bei dieser letzten Ayah, die manche Leute als Scheinbeweis genommen haben. Manche Leute haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht alle Zinsen verboten, sondern nur den sogenannten Zinseszins. Weil er gesagt hat, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt. La ta'kulu riba adha'afan muda'afa. Also deswegen haben manche Zeitgenossen gesagt, Zinsen sind erlaubt, sofern sie für eine einzige, keine Ulama sagen das, okay? Aber manche Leute haben das gesagt, das sind ja Scheinbeweise, denn Riba al-Fadl und Riba al-Nasi'a sind gemäß Ijma' der Gelehrten verboten. Also das ist jetzt kein Diskussionsthema gewesen. Sie haben gesagt, das ist erlaubt, sofern sie für eine einzige Frist genommen werden, nicht aber, wenn die Frist verlängert wird. Okay? Das heißt, wenn man jemandem sagt, ich leihe dir es einmal für 1%, wenn die Phase vorbei ist, darfst du ihr das nicht erhöhen, sagen sie. Das wäre dann der Zinseszins. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klargemacht, dass der Shaitan ihnen diese Tat ausgeschmückt hat. Warum? Damit auf sie folgende Ayah zutrifft, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Deshalb sollen sie am Tag der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen und auch etwas von den Lasten derjenigen, die sie ohne richtiges Wissen in die Irre führten. Wie böse ist das, was sie an Lasten auf sich nehmen? أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem das Herz erblindet hat, wenn das Herz erblindet, Gott bewahre, dann führt es zu den Gelüsten. Ja, dann führt es zu den Gelüsten Und zweifellos strebt der Mensch nach, wie wir gesagt haben, nach Vermögen und nach Macht und nach Ähnlichem. Und wenn das Herz von den Gelüsten geleitet wird, dann verleitet es einen ebenfalls zu Verbotenem. Und dann versucht man auch die Gesetze Allahs subhanahu wa ta'ala mit den minderwertigsten Methoden zu umgehen. Wie zum Beispiel in folgendem Beispiel: Eine Gruppe von Leuten zahlt Geld in eine Kasse monatlich ein und nach einer bestimmten Zeit losen die Leute und sagen so, der Gewinner bekommt einen bestimmten Preis versus ausgehändigt, ja, und solche Sachen. Das heißt also, man sucht sich irgendwelche Methoden, die auf den ersten Anblick nicht den Anschein erwecken, dass es verboten ist, aber in Wirklichkeit sind es ganz klar verbotene Angelegenheiten. Oder manche Leute sagen, das, was wir machen, ist eigentlich kein Riba, sondern wir investieren in ein Projekt, wie im Falle der Mudaraba. Mudaraba bedeutet grundsätzlich gesehen, dass eine Person Geld investiert und die andere Person mit dem Geld arbeitet und dann teilen sie sich den Gewinn nach bestimmten, wie sie es eben ausgemacht haben. Ja? Und sie sagen, Riba ist nichts anderes als Mudaraba. Und wenn sie das sagen, sagen sie genau das Gleiche, was Allah im Koran gesagt hat. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Dies, was sie gesagt haben, Bay' ist doch das Gleiche wie Zins nehmen. Weil Bay'-Verträge ist ein Mudaraba. Was heißt ein Bay'-Vertrag letztendlich? Nichts anderes als das. Okay? Sie haben gesagt, Bay'-Verträge sind doch Riba. Allah sagt, aber Allah hat Bay' erlaubt und Riba verboten. Das ist der Unterschied. Wenn Allah das eine verboten hat, ist es verboten. Wenn Allah erlaubt hat, dann ist es eben erlaubt. Und wenn du das als gleich betrachtest, was erlaubt und verboten ist, dann ist dein Herz blind. Gott bewahre. Möge Allah mich und euch davor schützen und bewahren. Ja, wieso war der Vers in Surat Al-Imran 130 ein Scheinbeweis, dass sie nicht den Zinseszins verschlingen sollten? Allah verbot ihnen, den Zins um ein Vielfaches zu verschlingen. Warum? Weil, wenn ihr in Usul al-Fiqh gut aufgepasst habt, inshallah ta'ala, dann berufen sie sich nicht auf den Wortlaut der Ayah, denn der Wortlaut der Ayah verbietet den Zinseszins. Woher entnehmen sie dann, dass der Zins erlaubt ist? Das nennt man die umgekehrte Schlussfolgerung. Nur gilt diese umgekehrte Schlussfolgerung, die umgekehrte Schlussfolgerung ist in diesem Fall absolut falsch. Absolut falsch. Wenn diese umgekehrte Schlussfolgerung gelten würde, in diesem Fall, dann würde auch die folgende gelten. Stellt mal vor, schaut euch mir folgende Ayah im Koran Karim an. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Jetzt machen wir die umgekehrte Schlussfolgerung daraus. Was würde das bedeuten? Wer einen anderen Gott neben Allah anruft, für den er einen Beweis hat, bei dem ist es in Ordnung. Okay? Und die Juden und Christen haben Beweise. Haben aber keinen Zweifel daran, dass sie Beweise haben für ihren Schirk. Zweifellos. Ja? Nur diese umgekehrte Schlussfolgerung ist natürlich falsch. Und also falls jemand das vom Usul al-Fiqh verstehen möchte, diese umgekehrte Schlussfolgerung, wenn sie einem Nass widerspricht, dann ist sie natürlich zu verwerfen. Und wie viele Beweise haben wir, dass die Zinsen haram sind? Also, und da geht es nicht um Zinseszins. Insofern ist dieser Beweis eine Form von an einen Teil des Buches zu glauben und einen anderen Teil des Buches zu leugnen. Einen Teil der Ayat zu nehmen und die ganzen Hadithe, die es diesbezüglich gibt, einfach zu verwerfen. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, اجتنبوا السبع المبقات, vermeidet die sieben vernichtenden Sünden. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا هُنْ. Man sagte, O Gesandte Allahs, welche sind dies? Er sagte, أَشْرِكُ بِاللَّهِ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Er sagte, Allah etwas beizugesellen, Zauberei, das Töten einer Seele, die Allah verboten hat zu töten, es sei denn zu Recht, Zinsen vermehren, das Vermögen eines Waisenkindes zu verschlingen, Fahnenflucht zu begehen und den ehrbaren, unachtsamen, gläubigen Frauen Unzucht vorzuwerfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. Diejenigen, die Zinsen verschlingen, werden nicht anders aufstehen als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Manche Tafsir-Gelehrten, rahimahullah ta'ala, haben gesagt, dass diejenigen Menschen, die mit Zinsen handeln, am Tag der Auferstehung mit riesigen, fetten Bäuchen dastehen werden. Jedes Mal, wenn er sich aufstellt und gerade steht, verliert er wieder sein Gleichgewicht und fällt wieder auf sein Gewicht, auf sein Gesicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat zu allem die Macht. Allah subhanahu wa ta'ala wird ja auch am Tag der Auferstehung, wie es im Koran, Surat Nisa heißt, manche Menschen auf ihren Gesichtern laufen lassen. Als man den Propheten s.a.w. fragte, wie laufen sie auf ihren Gesichtern, sagt der Prophet s.a.w., derjenige, der sie auf ihren Beinen laufen lassen, ist auch imstande dazu, sie auf ihren Gesichtern laufen zu lassen. Manche Leute sagen, genauso wie ich in ein Projekt Geld investiere und dafür einen Prozentsatz an Gewinn bekomme, gebe ich der Bank mein Geld und erhalte einen bestimmten Prozentsatz an Zinsen. Sie sagen, ich investiere in ein Projekt, der arbeitet, ich kriege meinen Gewinn. Und bei der Bank genauso. Ich gebe mein Geld, lege es an und bekomme dann meinen Gewinn. Das ist ihre Sichtweise dieser Angelegenheit. Und das, sie wollen sagen, es ist dasselbe wie Mudaraba. Ja, weil die Mudaraba ist erlaubt, aber das Zinsnehmen ist ja verboten. Und die Frage ist eben jetzt, wenn jemand dich vor diese Schubha, vor diesem Scheinbeweis stellen würde, wie würdest du damit argumentieren? Noch einmal als Beispiel für eine Mudaraba. Jemand gibt dir 1000 Euro, weil du dich auskennst im Handel, im Autohandel zum Beispiel, aber du hast kein Geld. Und der andere hat Geld, hat aber kein Know-how über den Handel. Ja. Er gibt dir 1000 Euro und du machst auch diesen 1000 Euro, du verkaufst Autos und gewinnst, und machst am Ende 2000. So. Und dann habt ihr ausgemacht, dass ihr diesen Gewinn euch teilt. So. Und wenn er aus 1000 2000 Euro gemacht hat und ihr teilt euch den Gewinn 1:1, dann bekommt jeder 500 Euro. Richtig? Weil der bekommt ja sein Startkapital wieder zurück. Ja? Er riskiert ja sein Startkapital, du riskierst nichts. Deswegen kriegt er seine 1000 zurück und dann wird der Gewinn geteilt, jeder bekommt seine 500 Euro. Das ist der klassische Fall der Mudaraba, die wir uns noch genau anschauen werden. So, Unterschiede. Nummer 1, die Mudaraba war schon zur vorislamischen Zeit bekannt und vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt und seine Frau Khadija hatte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst so gehandelt vor dem Prophetentum. Ja, er sallallahu alaihi wasallam ist mit den Karawanen gereist und hat Handel getrieben. Das heißt also, die Mudaraba hat ihre Grundlage im Koran, in Surat Quraysh, Rehlat al-Shita wa-Saif, was sind das sonst? Glaubt ihr, jeder Händler ist gereist? Ja, jeder hat mit auf und anders beauftragt, hat für ihn mitgehandelt. طيب. Außerdem gibt es dafür einen Ijma' unter den Sahaba, radiyallahu ta'ala anhu. Zweiter Unterschied. Also das alles gibt, die Grundlage ist nicht beim Zinsen, ist nicht im Koran Karim, die Erlaubnismensch. Zweiter Unterschied. Bei Mudaraba wird in einen Handel investiert. Beim Anlegen von Geld in einer Bank wird nicht in einen Handel investiert. Deswegen, eine Bank hat nicht das Recht, mit dem angelegten Geld zu handeln. Und deswegen hast du auch jederzeit das Recht, dein Geld wieder abzuheben. Was machen Banken? Banken leihen von dir, verleihen es, bekommen Zinsen. Banken nehmen das Geld, verleihen es, bekommen Zinsen und das ist kein Bär. Das ist kein Bär. Per Definition, als wir über Bär gesprochen haben, haben wir gesagt, es ist der Austausch von Mal. Ja? Und da haben wir gesagt, ausgenommen davon sind Darlehensverträge und Zinsverträge. Also per Definition ist ein Zinsvertrag kein Bärvertrag. Dritter Unterschied. Bei der Mudaraba trägt der Kapitaleigentümer das Risiko. Du gibst jemandem 1000 Euro, damit er mithandelt. Das heißt, du trägst das Risiko für die 1000 Euro. Der andere nicht. Der andere ist Amin. Der andere handelt. Wenn es gut läuft, hast du Gewinn. Wenn es schlecht läuft, verlierst du deine 1000 Euro. Du haftest aber nur mit 1000 und der andere haftet mit seiner Zeit und der haftet praktisch mit gar nichts. Okay? Aywa. Das heißt also, das heißt, der Kapitaleigentümer trägt das Risiko. Bei Geldanlagen garantiert die Bank, den gesamten Betrag auszuhändigen. Deswegen gilt das Geld, sobald man es anlegt, als Schulden. Ja, wirtschaftlich betrachtet, das Geld, was du auf dein Konto in der Bank einzahlst, ist ein Darlehensvertrag zwischen dir und der Bank. Ja? Ist kein Mudaraba-Vertrag. Die Bank beteiligt dich nicht am Gewinn. Wenn sie dich an den Gewinn beteiligen würde, dann würdest du viel mehr Gewinn bekommen. Und zweitens würdest du auch das Risiko zu verlieren mittragen. Ist aber nicht der Fall. Deswegen ist es ein ganz klarer Fall für einen Darlehensvertrag. Die Bank hat auch nicht das Recht zu sagen, du darfst dein Geld heute nicht abheben, sondern darfst jederzeit dein Geld abheben. Ja. Tayyib. Viertens, gemäß Ijma' der Gelehrten übernimmt der Arbeiter bei der Mudaraba keine Verantwortung, es sei denn, er handelt unverantwortlich. Die Bank hingegen übernimmt die volle Verantwortung. Sie hat den vollen Daman. Ja. Das heißt, auch wenn du Geld eingezahlt hast für deine Bank und die Filiale verbrennt, okay, dann hast du trotzdem noch Anspruch bei der Bank auf dein Geld, das du eine Stunde vorher eingezahlt hast, auch wenn das Papier verbrannt ist. Ja. Anders ist es beim Mudaraba-Vertrag. Mudaraba-Vertrag, wenn du jemandem das Geld ausgehändigt hast und er bewahrt es ordnungsgemäß auf und kommt ein Dieb und klaut es, dann ist es weg. Das ist nicht dein. Aber bei Banken sieht es anders aus, wenn du natürlich dein Geld in einem Tresor aufbewahrt hast. Ja, dann ist es ja auch eine Amana, dann ist es auch kein Qard-Vertrag mehr bei der Bank. Deswegen sagt sie zu dir, wenn der Tresor aufgebrochen wird und er weg ist, dann ist es weg. Der garantiert sie nicht mehr die Bank dafür. Warum nicht? Weil sie arbeitet auch nicht damit. Warum soll sie auch für etwas garantieren, wovon sie nichts hat? Deswegen schließt man dann zusätzliche Versicherungen ab, um das abzudecken. Fünftens, bei Mudaraba ist der ausgemachte Gewinn unsicher. Es kann sein, dass man Gewinn macht, es kann aber auch sein, dass man Verlust macht. Bei Banken hingegen ist das Gesamtrisiko auf Seiten der Bank. Ja? Das heißt also, wenn jemand Geld anlegt bei der Bank zu einem festen Zinssatz, dann hat man Anspruch auf diesen festen Zinssatz. Ja? Egal, ob die Bank das erwirtschaftet oder nicht erwirtschaftet. Du hast das Recht auf 5%, 6%, 1%, 2%, je nachdem, was ausgemacht worden ist. Das heißt, sobald du Geld verleihst, unter der Garantie, unter der Sicherheit, dass du auch mehr zurückbekommen darfst, dann hast du einen Zinsvertrag eingegangen. Dann ist kein Mudaraba-Vertrag. Bei Mudaraba-Vertrag trägst du Risiko mit. Beziehungsweise du bist derjenige, der das Risiko überhaupt trägt, als der Mudarib. Der Mudarib ist derjenige, der das Geld gibt für die Mudaraba. Er trägt das gesamte Risiko für das Geld. Ja, sechstens, der Gewinn bei der Mudaraba muss halal sein. Und der Gewinn bei Bankgeschäften ist nicht halal, er ist haram, weil er aus Zinsen gewonnen wird. Insofern haben wir hier sechs verschiedene Unterschiede zwischen einem Mudaraba-Vertrag und einem Zinsvertrag. Und das sind Argumente, wie du diese Beweise widerlegen kannst. Machen wir an dieser Stelle Stopp. Und beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, unterhalten wir uns dann bi'idhnillahi azza wa jal über die Arten von Waren, bei denen es zu Zinsen überhaupt kommen kann. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.